Dinge geschehen und ich werde euch alle mitnehmen, denn die Dinge geschehen heute nur einmal. Wo ist Tobi? Was sind die Dinge, die geschehen? Ich kann sie nicht verstehen, ich kann sie nicht verstehen, ich kann sie nicht verstehen, ich kann sie nicht verstehen, doch ich werde euch mitnehmen, werde euch mitnehmen, mitnehmen. Es war in einer dunklen, ziemlich kalten Nacht. Ich saß bei mir zu Hause und hab das Licht angemacht. Geschafft vom letzten Tag, versuch ich zu verstehen, warum und weshalb so viele Dinge geschehen. Ich traf ein paar Freunde aus seiner längst vergangenen Zeit. Wir hangen oft gemeinsam ab und waren oft gemeinsam breit. Es war der gleiche Weg, den wir damals noch begingen. Doch bald gab es ihn nicht mehr, ja etwas konnte ihn bezwingen. Damals rang ich nach Luft und ich suchte mein Ziel. Ich begann zu überlegen und entwickelte meinen Stil. So drehte die Zeit, hat uns verschieden gemacht. Und was bleibt, sind Erinnerungen und diese geben mir Kraft zu verstehen, was aus ihnen und aus mir geworden ist. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Weg der richtige ist. Doch geh ich meinen Weg jetzt immer weiter nach vorn. Alles begann 78, doch für was bin ich geboren? Etwa um zu sehen, dass Freunde nicht ewig bei mir stehen. Um selbst zu verspüren, wie kalt schnell die Winde wehen. Verstehen werde ich es nie und ich werde nie kapieren. Warum muss man denn für den richtigen Weg sich so oft verirren? Ich weiß nicht mehr weiter und ich weiß nicht mehr, wohin so viele Dinge geschehen. Und es ergibt keinen Sinn, doch ich hoffe, ich werde mein Schicksal später akzeptieren. Aber wie viele Freunde werde ich wohl noch verlieren? Wieder mal frage ich mich, warum die Dinge geschehen. Wieder mal so viele Fragen und ich kann sie nicht verstehen. Doch ich werde meinen Weg alleine begehen und ich komme, um zu geben und ich hoffe, ihr könnt vernehmen. Wieder mal frage ich mich, warum die Dinge geschehen. Wieder mal so viele Fragen und ich kann sie nicht verstehen. Doch ich werde meinen Weg alleine begehen und ich komme, um zu geben und ich hoffe, ihr könnt es vernehmen. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich habe nicht Angst zu existieren. Ich frage mich nur, warum wir nicht zusammen agieren, um uns selbst zu helfen, um uns selbst zu akzeptieren. Doch wird es jemals klappen, sind wir kurz vorm Explodieren. Wir sind die Winner auf unserem Planet und er ist unser Wirt. Wir laufen um unser Leben und es ist egal, wer verliert. Hauptsache, wir sind Sieger und haben andere Blatt gemacht. Nur die Schwachen bleiben liegen und wir haben gelacht. Wollen den Stolz nicht verlieren, heben keinen Dreck vom Boden auf. Eine Gesellschaft steht am Abgrund und wann trifft sie auf dem Boden auf? Doch noch ist es nicht zu spät. Es ist das Schicksal selbst, das unseren Weg ewig prägt. Und wir können es ändern an jedem Tag, zu jeder Zeit. Es hängt alles zusammen, ob es regnet oder schneit. Ob die Sonne scheint, ein kleines Kind vor Schmerzen schreit. Sogar wenn sich eine Zelle in meinem Körper teilt. Doch die Zeile ist vergangen, ist schon wieder vorbei. Ist nicht mehr wichtig für mich und plötzlich fühle ich mich frei. Ich schreibe diesen Text und meine Gedanken sprechen zu mir. Er hilft mir beim Denken, hält mich ab von Begier. Ich beende ein Lied, schrieb Weltgeschichte auf Papier. Ein unendlich langer Weg, damals, jetzt stehe ich hier. Wo noch immer ist mir kalt, ich frage, wo sind wir geblieben? Wie lange wird es noch dauern und wird die Kälte uns besiegen? Wieder mal frage ich mich, warum die Dinge geschehen. Wieder mal so viele Fragen und ich kann sie nicht verstehen. Doch ich werde meinen Weg alleine begehen und ich komme, um zu geben und ich hoffe, ihr könnt es vernehmen. Wieder mal frage ich mich, warum die Dinge geschehen. Wieder mal so viele Fragen und ich kann sie nicht verstehen. Doch ich werde meinen Weg alleine begehen. Ja, ich komme, um zu geben und ich hoffe, ihr könnt es vernehmen. Frage ich mich, warum die Dinge geschehen. Wieder mal so viele Fragen und ich kann sie nicht verstehen. Doch ich werde meinen Weg alleine begehen und ich komme, um zu geben und ich hoffe, ihr könnt's vernehmen. Wieder mal frage ich mich, warum die Dinge geschehen. Wieder mal so viele Fragen und ich kann sie nicht verstehen. Doch ich werde meinen Weg alleine begehen und ich komme, um zu geben und ich hoffe, ihr könnt's vernehmen.